Der wütende Herkules, Teil 2. Lykos mit seinen Trabanten tritt auf, Amphitryon kommt aus dem Palaste zurück, der Chor. Lykos: Zu rechter Zeit, Amphitryon, kehrst du zurück, denn lange währt es, daß ihr drinnen im Palast die Leiber habt geschmücket mit dem Totenschmuck. Auf denn! Gebeut den Kindern nun des Herkules und seinem Weibe, daß sie tret aus dem Palast und sterbet dann freiwillig, wie ihr mir verspracht. Amphitryon: O Fürst, du drängest hart mich Unglückseligen und Schmach verbittert meinem Stamme noch den Tod. Wiewohl der Herrscher mußtest du hier mäßig sein, jedoch gebeut zu sterben die Notwendigkeit, muß man es leiden und vollbringen dein Gebot. Lykos: Wo ist nun Megara, wo Herakles Söhne, Greis? Amphitryon: Soviel ich hier erkennen kann, vermein ich wohl. Lykos: Was meinst du, und bewährst du deine Meinung auch? Amphitryon: Sie kniet auf heiligen Altarstufen Hestias. Lykos: Und fleht um Rettung töricht zu den Himmlischen? Amphitryon: Und ruft umsonst den Gatten aus dem Totenreich? Lykos: Er aber ist nicht kommen und kehrt nie zurück. Amphitryon: Ruft ihn der Götter keiner an das Licht zurück? Lykos: Geh zu ihr in die Wohnung und herführe sie. Amphitryon: Dann würd ich ja teilnehmen an des Mordes Schuld. Lykos: So will ich selber, wenn du solch ein Grausen fühlst. Ich kenne nicht dies Ängsten, Kind und Mutter stracks zurückgeleiten. Folge dir, Trabanten, mir, daß froh wir endlich dieses Mühsal endigen. Er geht in den Palast. Amphitryon, ihm nachrufend: So geh, wohin du gehen mußt, das andre mag ein anderer fügen. Hoffe, da du Böses tust, auch Böses zu empfangen. Zu dem Chor: O ihr Greise, schön geht er ins Netz der Schwerter ein, das plötzlich ihn umschlingen wird, der andre zu ermorden denkt, der Bösewicht. Ich eile, daß ich tot dahin ihn fallen sehe. Wonne gibt ein sterbender Feind, welcher abbüßt, was er wider uns verbrach. Er geht. Der Chor: Das Leid weicht dahin, der Vormächtige lenkt sein Leben hinab in das Totenreich. Heil dir, o Recht, und euch Götter Vergeltungen. Ein Greis aus dem Chore: Du gingest hin spät, wo du sterbend büßen wirst, du, der du trotzig edlere beleidigtest. Der Chor: Wonnereich strömt die Trän itzt von den Augen mir, denn es traf, was er nimmer in seinem Geist hatte geahnt, zuvor den Herrn dieses Reichs. Ein Greis: Doch, Greise, lasst uns forschen, ob jetzt im Palast jemand erleidet, was wir froh ihn leiden sähn. Lykos, drinnen: O weh, weh mir! Der Chor: Es hebt drinnen an das Lied, welches süß unserem Ohr ertönt. Nicht ist der Tod entfernt. Es stöhnt, erseufzend der Tyrann des Mords Beginn. Lykos, drinnen: O Kadmos, ganzes Königreich, mich würget List. Der Greis: Du wirktest auch, nun leide das vergeltende Schicksal und büße, was du einst gefrevelt hast. Der Chor: Befleckt ungerecht förder ein Sterblicher selige Götter mit sinnloser Beschuldigung, daß der Himmel nichts vermag? ein Greis. Ihr Greise nicht mehr ist der gottvergessene Mann, das Haus verstummet, wendet euch zum Jubellied, denn glücklich sind die Freunde, wie mein Herz verlangt. Der Chor, Strophe. Gesang, Gesang jubelt und Tanz und Fest in Thebas geweihten Mauern, die Wandelung weinendes Grams, die Wandelung grausen Geschicks gebieret Hochsang. Der neue Herrscher schied fort und es bestieg den Thron der Ältere, kehrend von der Flut des Acheron, verzweifelnd fast kam er ungeahnet. Gegenstrophe. Ein Gott, höret das Wort der Ungerechten und heil'ger Männer, das Gold und glanzvolles Geschick entflammt zum Hochmute das Herz und frevelhafter Macht, umgewandelt Schicksal, welches er nie geahnt, schaut aber einst, wer Hohn gesprochen dem Gesetz und bricht den stolz prangenden Herrscherwagen. Zweite Strophe. Auf, Ismenos, bekränze dich, siebentorige Stadt zum Tanz, eil, o lieblich geschmückte, du, schön hinflutende Dirka und asopische Töchter, ihr naht mit Gesang, samt den Nymphen von eures Vaters Flut itzt, heraklischen Kampf, den Siegreichen zu feiern. O des Pythias waldiger Fels und du, helikonischer Musensitz, preist darob mit Jubelgetön mein Volk und meine Mauern, wo das gesäete Geschlecht der Erzbeschildeten aufstieg, ein heilig Wunder und Söhnen der Söhne die Stadt schuf. Gegenstrophe. O verbrüderte Doppelfrucht der Lieb eines sterblichen Manns und des Zeus, der zum Lager perseische Nymphe genaht dir, allstets dünkt er auch hoffnunglos, traueten wir deinem Verein, o Zeus, mit der Jungfrau und kundgetan hat die Zeit Herkuls göttliche Stärke, denn er kehrt aus der Erde Schoß und Plutons nächtlichem Sitz wieder heim. Du bist uns ein erwünschter Fürst anstatt Tyrannenfeigheit, die wir in hellem Licht geschaut, im Schwerter blitzenden Kampfe. Ja, noch gefällt es den Göttern, das Recht zu beschirmen. Iris und Lissa erscheinen über dem Palaste. Der Chor, indem er sie erblickt. Ach, ach, ergreift uns wiederum der Schreckenssturm, ihr Greise, welch Bild überschwebet den Palast zur Flucht erhebt die matten Glieder, fort eil ungesäumt. O Herrscher Päan, werde du uns Retter aus dem Ungemach. Iris, getrost, ihr Greise, da ihr Lyssa hier erblickt, der Nachtgeborne und der Götterdienerin Iris, denn kein Verderben bringen wir der Stadt. Wir zogen aus nur wieder einen Sterblichen, den, wie man sagt, Alkmene einst dem Zeus gebar. Bevor er all die bittern Kämpf hat ausgekämpft, half ihm das Schicksal, und es währt auch Vater Zeus mir und der Gattin Hera übels ihm zu tun. Doch nun er endiget, was Eurystheus ihm gebot, will Hera, dass er neues Blut vergießen soll, die eignen Söhne hinmordend, und ich will's mit ihr. Auf denn und fall ihm an das tränenlose Herz, o unvermählte Tochter, du der schwarzen Nacht, und wilde Rasereien, Kinder mordenden Irrtum der Seelen und der Füß unselgen Sprung, erreg ihm, treib ihn, wirf ihm um das Todesseil, das hingeschleudert auf den Pfad des Acheron mit mörderischen Händen, holder Kinderkreis, Herakles lerne, welchen Zorn ihm Hera zürnt und welchen Zorn ich traun. Die Götter wären nichts und groß die Menschensöhne, blieb er ungestraft. Lyssa, von edler Mutter, edles Vaters Blute rühm ich mich zu stammen, Uranos Kind und der Nacht, und dieses Amt verwaltend lieb ich Böses nicht, noch freuet mich geliebter Menschen Missgeschick. Darum ermahn ich, ehe denn ihr fehlet euch, Here und dich, ob meine Red etwas vermag, nicht namenlos auf Erden oder im Olymp ist dieser Mann, in dessen Haus ich gehen soll, denn unbetretene Wüsten und das wilde Meer beruhigend hielt er der Götter er allein aufrecht, die frevelhafte Händ antasteten. Drum folge mir, und so großes Unheil wollet nicht. Iris, tadle du nicht, was der Götterkönigin und ich beschloss. Lyssa, bessern Weg euch führen will ich statt des Bösen, den ihr wählt. Iris, nicht um Mäßigung zu zeigen, sandte dich Zeus Gattin her. Lyssa, Helios sei Zeug, ich tue, was mein Herz niemals gewollt, aber traun, euch zu gehorchen, treibet mich Notwendigkeit, und im Sturz euch nachzueilen, wie dem Jäger der Hunde Schar. Darum geh ich, und so schnell regt nicht erseufzend sich das Meer, noch die Erde bebend, noch des Wetterstrahls angstvoller Hauch, als ich gleich Wettrennen fortschieß in Herakles Heldenbrust. Ja, sein Haus will ich zertrümmern jetzt, und auf die Trümmer soll seine Söhne hinmorden er durch mich, und eher nicht soll der Untat er bewusst sein, bis ihn meine Wut verlässt. Herkules zeigt sich an dem Tore des Palastes. Ha, da ist er auf den Stufen, sieh, er schüttelt schon das Haupt, rollt schon schweigend der verdrehten Augensterne Gorgoblick, und dem Stier gleich, der zum Angriff springet, stöhnt sein Atem schon. Fürchterlich aufbrüllend ruft er nun die Todesgöttinnen. Grausern Tanz wirst du mir tanzen, bald zu grauserem Flötenton. Wandle zum Olympos, Iris, aufgeschnellt den edlen Fuß. Ich will unsichtbar nun eingehen in das Haus des Herkules. Sie verschwinden. Der Chor. Weh, weh, weh, erseufz. Es welkt deine Blüt, o der Thebaier Stadt, der Sohn Zeus erliegt. Hellas, Unselige, den Wohltäter sollst nun du verlieren, flötenlos tanzen soll Lyssas Tanz Herakles. Es fuhr die Seufzerreiche zu der Erd herab, stachelnd das Rossgespann, das uns Verderben sie bringe, die Gorgone der Nacht mit dem hunderthauptigen Schlangengeziche, den Blitz im Auge. Lyssa, rasch stürzt ihn hinab den Glückselgen ein Gott, rasch soll von Vaters Hand der Sohn Tod empfahn. O ich Unglücklicher, o Zeus, kinderlos ist dein Kind alsbald. Lyssas, der Grausen, rächendes Strafgericht, schreckt ihn empor zu grauser Untat. O armes Haus, es hebet an ein paukenloser Gräueltanz, nicht willkommen dem bacchischen Thyrsos. O arm Geschlecht, zu Blut vergießen, nicht dionysischem Opferfest, ob der Traubenerströmung. Zur Flucht, o Kinder, stürmt fort, ein feindlich, feindlich Lied schallet entgegen euch zu Kindermorde, den Jäger treibend. Nicht wird vergeblich die Hallen Lyssa durchrasen. Weh, weh der Not, weh, wie beklag ich den greisen Erzeuger und die die Söhne geboren hat. Umsonst zeugt der Mensch Kinder, o siehe sie, Sturmwind erschüttert das Haus, die Mauern stürzen ein, ach, ach, was tust du, Sohn des Zeus, tartarische Zerstörung bringst du, wie dem Enkelados einst Athene, auf das Unglückshaus. Ein Bote kommt aus dem Palast, der Chor, der Bote. Ihr Greis im Silberhaare, der Chor, welche Stimme ertönet mir, der Bote. Grausam gerast ward drinnen, der Chor, keines anderen Propheten braucht's. Die Kinder starben, weh, weh, der Bote. Klagt, klagenswerte Gräuel, der Chor. Grauser, grauser Mord, graus erhobene Vaterhand, der Bote. Grauenvolleres sagt keiner, als was uns geschah, der Chor. So grausamen Tod nennst du der Söhne Tod uns von des Vaters Hand? Rede, wie stürzte durch Götterverhängnis solch Leiden auf dieses Haus, sagt der Kinder Unhold Geschick. Der Bote. Ein Opfer hub an, vor des Donnerers Altar das Haus zu reinigen, weil erwürgt hat Herkules und aus dem Palasttor geworfen Thebens Herrn, der kinderschön gestalter Chor stand schon umher und Megara und der Vater. Auch der Opferkorb kreist um den Altar und geweiht sprach jeder Mund. Da, als er mit der rechten Griff den Feuerbrand zu tauchen ihn ins heilge Wasser, plötzlich stand verstummt Herakles und den Vater blickten an, daß er verzog die Kinder. Doch er war nicht mehr derselbe, denn schon rollte wild sein Aug umher und, blut'ge Blick entsendend, bei dem heil'gen Werk, weil Schaum das schön umlockte Kinn besudelte, begann er, Gras auflachend, zu Amphitryon. Was opfre ich, Vater, eh Eurystheus blutete, das reinigende Opfer, doppelt müd ich mich, da ich auf einmal beides wohl vollbringen mag? Nein, wann ich auch Eurystheus Haupt hierher gebracht, will ich die Hände dieses Bluts entsündigen. Gießt aus die Quellflut, werft die Opferkorb hinweg. Wer gibt mir Pfeil und Bogen, wer die Keule mir? Nach Argos geh ich, Stangen nehmt und hebelt stracks, ihr Kriegsgefährten, dass wir die Zyklopenburg, die der Phöniker Meißel und Richtscheid gefügt, mit krummem Stahl da niederschmettern in den Staub. Drauf ging er zu den Rossen, und doch sahe man kein Ross, bestieg den Wagen, welcher nirgend war, und mit der Hand fort geißelt er das Rossgespann. Da kam so Furcht wie Lachen alle Diener an, und also redet einer zu dem anderen. Spielt so mit uns der König, oder raset er? Doch Herkules stieg auf und ab in den Palast, und stürzend in den Männersaal kam er zur Stadt des Nisos, sagt er. Drauf betretend Nisos Haus und sich am Boden lagernd, hieß er ungesäumt ein Mahl bereiten, doch nur kurz verweilend ging im Geist er zu des Isthmos waldigen Ebenen, wo mit der Luft er streitend bald den schönsten Sieg sein eigner Herold uns verkündigt, ob er wohl kein Schwert gesehn. Eurystheus itzo fürchterlich bedrohend war er in Mykene. Da ergriff die Heldenhand sein Vater und sprach so zu ihm: O Sohn, was tust du? Welche neue Wanderung ist das? In Wahnsinn schreckt dich Lykos Mord dahin? Jedoch Eurystheus Vater wähnt Herakles ihn, der flehend seine Hand zu fassen zitterte und stieß ihn fort, den schönen Köcher schon gefasst und schon die Armbrust des Eurystheus Söhne tot dahin zu strecken. Behend, da er zielt, entflohn hierhin und dort die Kinder, der in der Mutter Arm der Jammernswerten, in einer Säule Schatten der, der schlüpfte wie ein Vogel unter den Altar, und die Mutter schrie: Was willst du, Vater, deine Söhne ermorden? Und es schrie der Greis und der Diener Schwarm, er aber treibend um die Säule hervor das Kind und itzt entgegenstellend den unselgen Fuß, durchbohrt des Sohnes Leber, der, rücklings gestürzt, mit seinem Blute sterbend, netzt den Säulenfuß. Da jubelte der Vater laut und rühmte sich: Ein Sohn Eurystheus fiel ja schon durch meine Hand und hat mir sterbend väterlichen Hass gebüßt. Nun richtet er den Bogen auf den zweiten Sohn, der, sich verborgen wähnend, am Altare saß. Zuvor ihm kommend fiel an des Erzeugers Knie der Arm und streckend zu Kinn und Hals die Hände empor. »O liebster Vater«, rief er, »nicht ermorde mich, dein bin ich, dein Sohn, nicht Eurystheus, den du wirkst.« Er aber rollt den grimmigen Gorgonenblick, da ihm den grausen Bogenschuss das Kind verrannt und schmiedengleich, erhebend übers Haupt das Holz, senkt er es auf des Knaben blond umlockte Stirn und brach die Knochen. So erlag der zweite Sohn, und nachzuschlachten das dritte Opfer schreitet er. Doch ihm zuvor eilt und ins Haus entraff den Sohn die unglückselige Mutter und verschleust das Tor. Nun, wie schon vor den Mauern der Zyklopenstadt, haut er und stößt die Tore, bricht die Pfosten jetzt und streckt mit einem Pfeilschuss Weib und Sohn dahin. Auch zu des greisen Vaters Mord fleugt er zurück. Da trat ihm eine Gestalt entgegen, anzuschauen, wie Pallas aufschwingt ihren Speer, behelmt das Haupt, und einen Felsen warf sie auf Herakles Brust, der ihn von wütigem Mord zurückhielt und in Schlaf versenkte. Denn zur Erde fiel er, den Rücken an der Säulen ein, anschlagend die, in des Hauses Sturz dahingeschmettert, auf dem Marmorfuße lag. Wir aber wandten von der Flucht den Fuß zurück und banden mit dem Greis in bandenstarker Riem ihn an den Marmor, daß er, wann der Schlaf entfloh, nicht neues Weh häuft auf das Weh, das er vollbracht. So schläft der jammernswerte, nicht beglückten Schlaf, er, welcher Weib und Söhn erwürgte, traun, es ist, mein ich, der Menschen keiner unglückseliger. Der Chor, der Mord, welchen noch Argolis Felsen klagt, er verdunkelte Ander in Hellas, den Danaos Schar vollbrachte der Mord, aber ihn überflog, was den Unglücklichen Prognes einzigen Sohn wirkte, das Königskind, euch, o ihr Musen, sag ich, floß dieses Blut. Drei Söhne hast, Vater, du erwürgt, unselger treffen dir Haupt in grauser Wutirrsal. Welche Klag ertönt nun, welch leidvolles Lied, Toten geweiht und dir, Pluton, stimm ich an, schauet, die doppelten Riegel erwanken, ach, der türmenden Königsburg, wehe mir, weh, die unglücklichen Kinder seht von dem unseligen Vater dahingestreckt, der jammervollen Schlummer schlummert nach dem Mord, schauet die Fesseln hier und der verschlungenen Riem enge Banden um Herakles Körper rings an die steinernen Säulen des Palastes befestigt. Hier naht auch wie ein Vogel, der die sterbenden, noch federlosen Kinder klagt, der arme Greis langsamen Schrittes zu der Jammerschau herbei. Amphitryon, der Chor. Amphitryon, thebische Greise, lasst ihr nicht schweigend, schweigend, da er in Schlummer hinsank, ihn begraben, das Weh in Vergessenheit. Der Chor, dich beseufzt sich weinend, Greis, und der Söhne los, weinend auch das siegreiche Haupt. Amphitryon, entfernt euch weiter, Greise, kein Geräusch, kein Laut, nicht wecket nun, die Stürme schweigen vom Schlaf ihn wieder. Der Chor, wehe mir, welche Tat! Amphitryon, ach, ach, weicht von hinnen, oder er schreckt empor, könne dir ruhig doch, Greise, bejammern die Not, das erweckt er nicht, reißend der Fesseln Band, unsere Stadt verdirbt und den Erzeuger verdirbt und das Haus hinstürzt. Der Chor, Greis, ich vermag es nicht. Amphitryon, still, ob er atmet. Der Chor, das Ohr näher ich horchend ihm, er schläft. Amphitryon, ja, unselgen Schlaf, er, der sein Gemahl wirkt und die Kinder wirkt, abgeschnellt, tönende Pfeil auf sie, beklag ihn, der Chor. Ich beklage der Kinder Schicksal, weh mir und deines Sohnes, weh, weh, o Greis. Amphitryon, nun schweiget, schweiget, er wendete aus dem Schlummer geweckt den Leib auf, in das Haus will ich bergen den Leib vor ihm. Der Chor, getrost, nachtumhüllt des Sohns Augenlid. Amphitryon, bewacht, bewacht ihn, dieses Licht fliehen, wohl möcht ich das, ich Unglücklicher, doch tötet er mich, den Erzeuger, wird zu Leiden, Leiden gefügt, und erneuerte Blutschuld rächt die Erinnys. Der Chor, damals starbest du schön, da der Gattin du rächend den Brüdermord zogst mit dem Theber her, die umwogete Taphierburg zu stürzen. Amphitryon, entflieht, entfliehet, Greise, von dem Palast enteilt, vermeidet den sinneberaubten Mann, der vom Schlummer erwacht, denn leicht häufend sonst auf Mord, neuen Mord durchrast, furchtbar, er die Kadmeierstadt. Der Chor. O Zeus, wie hast unmäßig du dem Sohn gezürnt, in dieses Meer der Leiden ihn versenkend. Sie verbergen sich im Hintergrunde. Herkules, erwachend. Ach, ich lebe noch, erkenne noch mit klarem Blick Luftraum und Erd und deine Pfeile, Sonnengott. Welch Ungewitter fasste mich und grässliche Gemütsverwirrung. Himmel an, haucht aus der Brust mein heißer Odem langsam bald, bald wieder schnell. Sieh, wie mit Stricken in den Port man Schiffe zeucht, band wer die jugendliche Brust und meinen Arm an dieser Marmorsäule Trümmer, und verstreut am Grunde liegt mein Bogen und der Flügelpfeil, der, hängend sonst an meiner Seite, vor Gefahr mich stets bewahrt und stets von mir bewahret ward. Fürwahr, dem Totenreiche nah ist dieser Ort, oder ich bin wieder, von woher ich eben kam, Eurystheus Fahrt zur Schattenwelt hinabgewallt. Doch seh ich hier den Felsen nicht des Sisyphos, noch Pluton, noch Demeters königliches Kind. Erstaunen faßt mich, wo nur lieg hülflos ich da? Holla, ist hier der Freunde wer, nah oder fern, dass er mich reiß aus schmerzlicher Vergessenheit, denn alles sonst Bekannte schwankt vor meinem Geist. Amphitryon, ihr Greise, soll ich hin in mein Verderben gehen? Der Chor. Ich gehe mit dir, deiner Kümmernis getreu. Herkules, den Greis erblickend. Was weinst du, Vater, hüllend ins Gewand den Blick und weichest vom geliebten Sohne fern hinweg? Amphitryon, o Kind, mein Kind doch, was du übelst auch getan. Herkules, was tat ich Klagenswertes, was du so beweinst? Amphitryon, was auch ein Gott bejammerte, wenn er's erlitt. Herkules, ein großes Wort, so sage denn, was sich begab. Amphitryon, du siehst es selber, wenn du nun dein mächtig bist. Herkules, welch unerhörter Taten klagst du mich an? Amphitryon, verließ dich auch die stygische Bacchantenwut? Herkules, ha, welch ein argwohnvolles Rätselwort! Amphitryon, ich muß dich noch betrachten, ob der Wahnsinn ganz entwich. Herkules, hat Wut mich überwältigt? Traun, ich weiß es nicht. Amphitryon, löse ich die Band ihm, oder was beginn ich? Herkules, auch der mich gefesselt nenne, denn schmachvoll ist das. Amphitryon, nicht weiter forsche, sondern lass die Schrecken ruhn. Er befreit ihn von den Fesseln. Herkules, erfahr ich durch Stillschweigen, was ich wissen will, o Zeus? Amphitryon, umherblickend und von Schmerz übermannt. Du siehst nicht, was von Heras Thron dir kam? Herkules, hat wiederum die Göttin uns sein Leid verhängt? Amphitryon, lass sie, gedenk nur dessen, was du schon erfuhrst. Herkules, ich bin verloren, was verkündigst du dem Sohn? Amphitryon, sieh her, erkenne deiner Kinder Leichen hier. Herkules, ach, welcher Anblick, o ich Unglückseliger! Amphitryon, unselgen Kriegssohn, kriegtest du mit deinem Stamm. Herkules, was redest du von Kriege, wer erwürgte sie? Amphitryon, du und dein Bogen und der Gott, der dies verhing. Herkules, wie, Vater, was begann ich? Unheil kündest du? Amphitryon. Du rastest, unerhörtes Weh, erforschest du. Herkules. Auch meines Weibes Mörder ward ich. Amphitryon. Alles dies, o Sohn, war ein Werk deiner Hände. Herkules, weh mir, weh, in welche Nacht der Leiden sing ich wiederum. Amphitryon, um solche Missgeschicke klag ich dich, o Sohn. Herkules, zertrümmert unser Haus auch eine Raserei? Amphitryon, ich weiß nicht, alles Unheil brach auf uns herein. Herkules, wo faßte mich der Wahnsinn, wo verdarb er mich? Amphitryon, als Opferflammen dich des Mords entsündigten. Herkules, weh mir, was schon ich dann des Lebens vorderhin, nun ich das Liebste, meine Söhne, ermordete. Was stürz ich nicht von steilem Felsabsturz hinab, die Leber mir durchbohrend mit gezücktem Schwert, will ich der Rächer werden des vergossenen Bluts, will diesen Leib, vertilgend in der Flammenglut, auslöschen solche Schande, die mein hart hinfort. Doch seht, es nahet und verzeucht den Todesschluss, Theseus, mein Anverwandter und mein Freund, er wird mich sehen, wird meiner Kinder unversöhnten Mord mit seinen Augen schauen, der Getreueste. Weh, was beginn ich, wie entfliehn dem Missgeschick, zur Luft auf Flügeln oder in der Erde Schoß? Verhüllen will ich ins Gewand mein Angesicht, denn Scham erfüllt mich, daß ich also frevelte. Ich werd ihn nicht anblicken mit dem Frevlerblick, befleckend auch Unschuldige mit meiner Schuld. Theseus tritt auf, Amphitryon, Herkules, der Chor. Theseus, ich kam mit andern, welche bei Asopos Flut gerüstet harren, Athenaier Jünglingen ins Theberland, Greis, deinem Sohn hülfreich zu sein, denn ein Gerücht drang in die Erechtidenstadt, daß dieses reiches Herrscherstab Lykos geraubt und nun zu Krieg und Schlachten herzeucht wider euch, vergeltend, was mir Herkules getan, der mich vom Tod erlöste, nah ich, wenn es mein Bedarf und meiner Bundsgenossen, der Kadmeier Burg. Ach, was ist dies? Leichname liegen auf dem Grund. Komm ich zu spät und wäre neuer Kümmernis nicht mehr? Wer hat vergossen dieser Kinder Blut? Wes Ehgemahl war diese, die mein Auge erblickt? Zum Lanzenstreite führet man nicht Kinder aus, nein, neues Unglück find ich in der Theberstadt. Amphitryon, der du den Ölbaumhügel bewohnst. Theseus, was rufst du mir mit schmerzlichem Beginn, o Greis? Amphitryon, uns schickt furchtbare Leiden ein himmlischer. Theseus, wes sind die Knaben, welche du mit Tränen klagst? Amphitryon, erzeuget hat sie mein armer Sohn, doch der Erzeuger wirkt auch sie mit eigner Hand. Theseus, gib holdre Kunde. Amphitryon, freudiglich spräch ich dem Freunde nach Wunsch. Theseus, furchtbares sagst du. Amphitryon, hin sind wir alle, dahin wie im Flug. Theseus, sprich, wie geschah's? Amphitryon, er raset empor in dem Wutanfall von der hunderthauptigen Hyder Gift. Theseus, Heras ist dies Werk, doch wer ahmet den Tod hier nach, Greis? Auf Herkules deutend, der wie leblos am Boden sitzt. Amphitryon, mein Sohn, der vielduldende, welcher den Schild am Arm einst mit den Göttern auszog zum Gigantenkrieg in das Phlegraierfeld. Theseus, weh, weh, ist so unglücklich noch ein Sterblicher? Amphitryon, keinen Wohlfürst fändest du rings viel leidender, viel umirrender unter den Menschen. Theseus, warum verhüllt er aber sein unglücklich Haupt? Amphitryon, dein Freundesauge scheuend, das den Verwandten beklaget ob dem erwürgten Stamm, auf Megara und die Kinder deutend. Theseus, ich kam ja mit zu trauern, Greis, enthüll ihn nur. Amphitryon, o Sohn, nimm vom Auge das Gewand, wirf's hin, zeige der Sonne das Angesicht, drückend ja ist's, wenn man Tränen bekämpfen soll. Ich fleh hingeworfen, und dein Kinn und das Knie und die Hände dir fassend, die graue Zehr über die Wangen entströmt, o Sohn, zähme den wilden Löwensinn, das nicht entbrannt von neuem in unheiliges, tödliches Wutgeknirsch, übel zu übel du hinzufügest, Kind. Theseus, wohlauf, dir ruf ich, der voll tiefer Traurigkeit hier sitzet, zeig den Freunden nun dein Angesicht, so undurchdringlich nachtet keine Finsternis, dass sie dein unglückselig Weh verbergen mag. Was mit der Hand zuwinkend heißest du mich fliehen, auf daß mich deine Rede nicht entheilige? Mich kümmert's nicht, Freund, elend jetzt mit dir zu sein. Einst war ich auch glückselig, des zu denken ziemt, da von den Toten du ans Licht mich rettetest. Verhaßt mir, wenn sie altert, ist der Freunde Huld, und wer des Wohlergehens nur genießen will, mit Dulden, aber nimmer mit Unglücklichen. Steh auf, enthülle dieses unglücksel'ge Haupt und blick empor zu mir. Der edle Sterbliche erträgt unwiderstrebend göttliches Geschick. Herkules, sich enthüllend, Theseus, ward kund dir meiner Kinder Todeskampf? Theseus, ich hört und schau es, was du hast genannt, das Weh. Herkules, und doch enthüllst du dieses Haupt dem Sonnenlicht? Theseus, was soll dich nicht, beflecket Göttliches der Mensch? Herkules, fleuch unglückselger, meine frevelhafte Schuld. Theseus, der Freund wird von dem Freunde nicht entheiliget. Herkules, ich lobe dich, wohl tat ich dir und leugn's nicht. Theseus, mich jammert dein nun, wie du einst dich mein erbarmt. Herkules, wohl bin ich jammernswürdig, der die Söhne erschlug. Theseus, ich klage dir zuliebe fremdes Ungemach. Herkules, erblicktest du auch einen Unglückseliger? Theseus, Freund, unter Mond ist alles Leid und Kümmernis. Herkules, drum will im Tod ich solches Elend endigen. Theseus, meinst du, dein Drohen kümmre die Unsterblichen? Herkules, hart sind die Götter, hart den Göttern dieses Herz. Theseus, schweig, dass du nicht groß sprechend größeres Leid erfährst. Herkules, voll Leides bin ich, fasse nun kein neues mehr. Theseus, Was willst du also, wohin reißt dein Zorn dich fort? Herkules, hinunter in der Erde Schoß, woher ich kam. Theseus, du hast geredet, Itzo, wie ein gemeiner Mensch. Herkules, du magst mich wohl ermahnen, denn du leidest nicht. Theseus, das spricht Herakles, der so viel erduldete. Herkules, so hab es niemals, alles Leiden hat sein Maß. Theseus, der sterblichen Wohltäter und ihr großer Freund. Herkules, sie aber frommen nichts mir, sondern Hera siegt. Theseus, nicht sinnlos sterben, lässet dich Helenenland. Herkules, vernimm denn, daß mit Worten ich erwidere die Worte deines Trostes. Zeigen will ich dir, daß ich nicht jetzt noch jemals leben mußte. Zuerst entstammt ich einem Manne, der erwürgt, der Mutter Greisenerzeuger und mit Blut befleckt, Alkmenen drauf zum Weibe nahm, die mich gebar. Wenn so ein Haus unglücklich einst gegründet war, dann müssen unglückselig die Nachkommen sein. War aber Zeus mein Vater, dann erzeugte Zeus ein Kind, das Hera hasste. Zürne nicht, o Greis, ich glaube nicht Zeus meinen Vater, sondern dich. Noch an den Mutterbrüsten lag ich, aber schon trieb wieder diesen Säugling wütige Drachen her, Kronions Gattin, und bereitete mir Tod. Als ich darauf die Jünglingswaffen angelegt, was nennt ich die Gefahren, die ich nun bestand, wie viele Löwen und wie viel dreileibige Typhonen und Giganten und vierfüßige Kentauren überwand ich nicht in heißer Schlacht, die hunderthäuptige, immer neu aufwachsende Schlang auch erwürgt ich und unzählige andere Trübsal durchwandert, stieg ich in das Schattenreich des Hades torbewachenden dreihauptigen Hund, wie Eurystheus mir gebot, ans Licht zu ziehen. Zuletzt vollbracht ich aber den unseligen Mord meiner Kinder, und des Jammers Maß ist voll. In solches Unglück stürzt ich, daß die holde Stadt Thebe dem Frevler sich verschleußt, und blieb ich auch, in welche Tempelhallen, welchen Freundeskreis träd ich wohl, nicht anredbar ist mein Missgeschick. Geh ich gen Argos? Nimmer, denn ich bin verbannt. Wohlan, so eil in eine andere Stadt ich fort. Doch hier auch blicket scheel mich an, wer mich erkennt, und hier auch trifft der Zungen bitterer Stachel mich. Ist der nicht Zeus Sohn, welcher seine Söhne erschlug und sein Gemahl? Entweicht er aus dem Lande nicht? Traun, einem Mann, den man einst glückselig pries, ist solche Wandlung bitter. Wer stets elend war, fühlt keinen Kummer, weil er nie das Glück gekannt, und solches Unheil stehet, fürcht ich, mir bevor. Mich scheuchen wird der Erde Stimme, wenn ich sie anrühre, mich das Meer, wenn ich hinüber will, und Flüss und Quellen, gleich dem angefesselten Ixion werd ich sein, dem Rat geschwungenen. Drum ist das Beste, keinen der Helenen mehr zu schauen, in deren Mitte sonst ich glücklich war. Sprich, warum sollt ich leben? Was wohl frommte mir ein tatenloses, fluchbeladenes Leben noch? Nein, hüpf empor vor Wonne, Zeus gefeierte Gattin, und stampfe mit der Sohle Zeus Olymp, denn sie erlangt ja, was ihr Wille stets gewollt, den ersten der Achaier von Grund aus zerstört, daniederstürzend. Solche Göttin, wer hinfort mag sie verehren, die um einer sterblichen lieb eifernd, wieder Kronos Sohn des Griechenreichs unschuldige Wohltäter ins Verderben stürzt? Theseus. Ja, Here ist es keines andern Gottes Zorn, der also dich verfolget. Wohl errätst du dies, doch unverletzt vom Schicksal bleibt kein Sterblicher noch Götter, wenn von Dichtern uns Wahrheit erscholl. Haben sie zu unvergönntem Liebesbund sich nicht vereinet, nicht um Herrschaft in entehrende Band ihre Väter einst gelegt? Doch wohnen sie beisammen im Olympe, tragend fremde Schuld. Wie magst denn du, ein Sterblicher, dich dem Geschick unmäßig sträuben, dem auch Götter nicht entgehen? Ermahnen will ich lieber, als dich elend sehn. Verlass denn Theben, da es das Gesetz gebeut, und zeuch mit mir von hinnen zu der Pallasstadt, wenn deine Hände ich dort von Blutschuld reinigte, geb ich ein Haus und meiner habe dir ein Teil, o Freund, und was die Stadt mir zum Geschenk verlieh, dass ich die zweimal sieben Söhne ihr rettete, als ich den Stier von Knossos einst dahin gewürgt, dir geb ich es, denn ringsum im Athenerland sind mir Gefilde zugeteilt. Nun werden sie von dir benennen alle Sterbliche, dieweil du lebst und steigst du nieder in das Schattenreich, dann wird mit Opfern und erhabnem Marmorgrab dich feiern das gesamte Athenaiervolk, denn schöner Ruhm kannst unsere Stadt in Griechenland, wenn einem Tapfern, gleich wie du, sie wohlgetan. Ich aber dank auch also dir, dass du vom Tod einst mich errettet. Du bedarfst der Freunde nun, denn lächeln uns die Götter, braucht es Freunde nicht. Genug ist, wenn er helfen will, der Gott allein. Herkules. Ach, fremd ist alles dieses meinem Missgeschick. Ich glaube nicht, dass Götter unerlaubter Lust nachjagen, noch, dass ihre Hand je Fesseln trug, noch, dass Gebieter einer ist des anderen. Niemals vermeint ich solches, und nichts irret mich, denn nichts bedarf, wenn Gott er wahrhaft ist, ein Gott, und jenes ist nur eitle Dichterfabelei. Dennoch befürcht ich, ob ich schon unglücklich bin, ein Feigling zu erscheinen, flieh ich dieses Licht. Denn wer des Unglücks Schläge nicht ertragen kann, der möcht auch eines Mannes Speer nicht widerstehen. Ich will den Tod ausharren, ja, in deine Stadt geh ich und danke tausend Freundesgaben dir. Zahllos sind traun die Leiden, die ich duldete, und keines mied ich, und dem Aug entlockte keins je Tränen, dennoch sollt es, was ich nie gewähnt, dahin mit mir noch kommen, daß ich weinen muß, denn dem Geschick zu weichen ist Notwendigkeit. Wohlan, du siehest, Vater, daß ich fliehen muß, siehst, daß ich selbst der Mörder meiner Kinder ward, Senk in das Grab sie und die Leiber schmücke wohl und ehre sie mit Tränen, denn ich darf es nicht, an ihrer Mutter Brust sie legend Arm in Arm zu traurigem Vereine, den ich unbewusst grausam zerriß, und wann die Erde sie verbarg, dann leb in diesen Mauern elend zwar, jedoch zwing deine Seele mitzutragen mein Geschick. O Kinder, der sich Vater nannt und euch erzeugt, wirkt euch, und ihr genießet nicht des schönen Lohns, den ich aus tausend Leiden siegreich heimgebracht, des Vaters Ruhm, der Kinder herrlichsten Genuß. Und dir, o Unglückselge, lohnt dich nicht gerecht, daß unverletzt du deine Treue mir bewahrt daheim und lange Muttersorg erduldet hast. Weh, meine Gattin, meine Kinder, weh auch mir, der so unselig frevelt und nun scheiden muß von Weib und Kindern. O der Küsse schmerzliche Lust! Ihr auch, meine Waffen, schmerzlich seid ihr mir. Nehm ich sie mit mir, oder lass ich sie zurück, die, an die Seiten schlagend, mir zuriefen stets, mit uns erwürgtest Söhne du und Weib und trägst die Kindermörder. Nein, ich sollt in meiner Hand sie nehmen, was vorwendend, doch der Wehr beraubt, mit der ich Schönes einst vollbracht in Griechenland, sollt ich von Feindeshänden schnöden Tod empfahn? Ich lass euch nicht, nein, zwar mein Unglück, bleibet mir. Eins hilf mir, Theseus, folge gen Mykene mir, wo ich den Lohn will holen für den schnöden Hund, daß nicht den einsam Wallenden der Gram verdirbt. O Land des Kadmos und gesamtes Thebervolk, schert euer Haupthaar, trauret mit, geht an das Grab der Kinder und klagt alle mit vereintem Schmerz mich und die Toten, denn in ein Unglück begrub uns alle Heras jammervolles Strafgericht. Theseus, Unglücklicher, steh auf, der Tränen sind genug. Herkules, ich kann nicht, denn erstarret sind die Glieder mir. Theseus, auch Starke fasset göttliche Notwendigkeit. Herkules, ach, würd ich hier zum Felsen unbewusst des Leids. Theseus, lass ab und reiche dem getreuen Freund die Hand. Herkules, dass ich mit Blut nur nicht beflecke dein Gewand. Theseus, befleck es, sorg nicht, nimmer zürn ich dir darob. Herkules, so find ich Kinderlose einen Sohn in dir. Theseus, schling um den Nacken mir die Hand, ich führe dich. Herkules, ein Freundespaar, unglücklich ist der eine nur, Greis, solchen Mann zum Freunde sich erwerben gilt's. Sie gehen. Amphitryon, das Land ist edler Söhne reich, das ihn gebar. Herkules, noch einmal lass mich, Theseus, meine Kinder sehen. Theseus, ist dies ein Zauber, der dein Herz erleichtern wird? Herkules, ich wünsch es, auch den Vater drück ich gern ans Herz. Amphitryon, umfang, o Sohn, mich, du begegnest meinem Wunsch. Sie weinen, einer in des anderen Armen. Theseus, das ist der Leiden männliche Vergessenheit. Herkules, kein Leid war auch so schmerzlich, was ich je erlitt. Theseus, es wird dich niemand loben, der dich weibisch sieht. Herkules, ich lebe dir, zum Kleinen füg ich andres einst. Er weint. Theseus, der hochberühmte Herkules, was ist er nun? Herkules, was warest du einst drunten in dem Totenreich? Theseus, da war ich schwächer als der schwächste Sterbliche. Herkules, so zürn auch mir nicht, wenn das Elend mich besiegt. Theseus, komm. Herkules, lebe wohl, mein Vater. Amphitryon, und auch du, o Sohn. Herkules, begrab die Kinder, wie ich bat. Amphitryon, wer aber mich? Herkules, ihn unterbrechend, ich wiederkehrend. Amphitryon, wann die Kinder ich begrub und wo? Herkules, von Theben führ ich dich gen Attika, doch trag hinein die Kinder, daß die Erde sie nicht mehr belasten, ich, der schmachvoll sie verdarb, Volk, ein zerschellter Nachen, Aegeus edlem Sohn. Wer Macht und Reichtum lieber zu erlangen wünscht, denn wackre Freunde, töricht ist der Sterbliche. Sie gehen. Der Chor. Tief trauernd und voll Leids gehen wir heim, die erhabene Freunde verloren.